Die Ausstellung der geistigen Produkte, die am 20. Juli in der TVRK eröffnet worden war, wurde geschlossen. Es gab am 28. Juli im Palast der Wissenschaften und Technologie in Pyongyang eine Abschlussfeier. Daran nahmen Che Tae-bok, stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas, und die Mitarbeiter der zuständigen Bereiche, Wissenschaftler, Techniker und Erfinder teil. In der Abschlussfeier wurde das Juryergebnis veröffentlicht und bekamen die Organe, Wissenschaftler, Techniker und Werktätigen, die die ausgezeichneten Vorschläge der Wissenschaft und Technik gemacht hatten, Pokale, Urkunden und entsprechende Preise. Die Erfinder von LED-Projektionslampe mit Hilfsreflektor und von Komposition, Herstellung und Anwendung Risedronats bekamen die Erfindermedaille und die Scheine aus International Intellectual Property Organization.